corridor and you might want to go on the escalator three and then you can change something. Bonjour. Guten Morgen. Another day, another life. Ein weiterer Tag, ein weiteres Life. Early in the morning for some, not so early for others, depending where you live. Früh am Morgen für die einen, nicht so früh für die anderen, je nachdem, wo man lebt. Wenn du in Kalifornien lebst, ist es sehr, sehr früh. Oder in Seattle. Wenn du in Europa lebst, ist es spät. Wenn du in Brasilien lebst, ist es ziemlich spät. 8 Uhr am Morgen. Wir warten einfach noch ein paar Minuten, bis die Leute reinkommen und dann legen wir los. Es war ein wunderbares Live gestern mit Debbie. Es war wirklich schön zu sehen. Ich bin wirklich aufgeregt über alles, was Gott in der Welt tut. Ich habe gerade meine Freunde aus der Schweiz auf Instagram gesehen. Es ist schön zu sehen, wie Gott ihnen ein Herz für die französische Gemeinschaft gegeben hat. Und wie sie nach Frankreich umziehen wollen. Und gestern haben wir herausgefunden, dass es hunderte von Seiten meiner Lehre im Internet gibt, die ins Französische transkribiert wurden. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Bücher auf Französisch. Also werden sie einen Telegram-Kanal auf Französisch starten und wahrscheinlich auch YouTube. Ich weiß es nicht. Und gestern haben wir beschlossen, dass wir auch einen russischen Telegram- und YouTube-Kanal einrichten werden. Unser Buch wird gerade in nepalesischer Sprache gedruckt. Das Buch Herz wurde kürzlich in die tschechische Sprache übersetzt. And just a couple of days ago, I've been talking about translating the book Heart into Albanian. Und erst vor ein paar Tagen habe ich über die Möglichkeit gesprochen, das Buch Herz ins Albanische zu übersetzen. So, God is just somehow doing something that's beyond my imagination. Gott tut also irgendwie etwas, das meine Vorstellungskraft übersteigt. See, what God is doing keeps me being in awe. Zu sehen, was Gott tut, lässt mich in Ehrfurcht erstarren. So many people in so many nations in so many languages. So viele Menschen in so vielen Nationen in so vielen Sprachen. The moments we get every day are exciting. Und die Zeugnisse, die wir jeden Tag bekommen, sind überragend. Okay, let's go to Colossians chapter 3. Nun gut, lasst uns zu Kolosser 3 gehen. Ich verbringe gerade viel Zeit im Brief an die Kolosser. Und heute Morgen bin ich aufgewacht. Und ich wachte mit einem Satz auf, den ich kenne und ich weiß, wo er herstammt. From the New King James Version, not from the Passion Bible. Und ich bin mit einem Satz aufgewacht, der aus der neuen King James Version stammt, nicht aus der Passion Bible. So I spend the morning just spending time reading it, meditating on it, looking up in the original Greek. Und natürlich habe ich den Morgen damit verbracht, zu meditieren, ihn zu studieren und ihm im griechischen Original nachzuschlagen. Und ich werde darüber sprechen und es ist nichts Neues. Hoffentlich nichts Neues für euch. Schau, Kolosser 3 ist einer der Teile der Bibel, den ich so sehr liebe, der für mich so real geworden ist. Denn dort geht es darum, dass wir Zugang zum Himmel haben, während wir auf der Erde wandeln. Und das ist ein schönes Konzept und eine Realität. But that's not what I want to talk about. Aber darüber will ich heute nicht sprechen. Start with verse 4. Ich möchte mit Vers 4 beginnen. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheint, dann werdet auch ihr mit ihm in der Herrlichkeit erscheinen. could mean to manifest. That's basically what it means. Du weißt, dass der Vers erscheinen oder das Wort erscheinen auch sich manifestieren bedeuten kann. Das ist es, was er im Grunde bedeutet. When the Lord Jesus comes again. Und ich glaube aus dem Kontext heraus, dass er davon spricht, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Comes again, when he will be manifest again here in this earth. Und wenn er wiederkommt, wenn er wieder hier auf der Erde offenbar wird, manifest with him in glory. Werden auch wir mit ihm offenbart werden. In Herrlichkeit. But look, aber schau. The key word for me is this. Das Schlüsselwort für mich ist dieses. It's Christ, our life. Es ist Christus, unser Leben. Und als ich mit diesem Satz aufwachte, so stark in meinem Herzen, habe ich im Griechischen und in der Grammatik verschiedener Versionen nachgeschlagen, um zu sehen, was Gott wirklich zu sagen versucht. Und was mir auffiel, was der Heilige Geist meiner Meinung nach zu sagen versucht, ist Folgendes. Dass Christus unser Leben sein muss. Wir haben Christus für was er gibt, aber nicht für was er ist. Wisst ihr, wir haben Christus für das benutzt, was er gibt, aber nicht für das, was er ist. Look, of course, Christ has done amazing things for us. Schau, natürlich hat Christus erstaunliche Dinge für uns getan. He's given us wonderful things, and you know, through what he did. Christus hat uns wunderbare Dinge gegeben, und ihr wisst, durch das, was er getan hat. Teaching that for a long time. Und ihr wisst, dass ich das schon seit langem lehre. That everything that we have been given, not will be given, have been given. Aber alles, was wir haben, wurde gegeben, nicht wird gegeben, ist gegeben worden. Durch den neuen so Bund. Amazing. Ist es erstaunlich. Und ich mache gerade eine tiefgehende Studie für mein Mentoring nur über dieses eine Thema. Hey Jimmy. Hallo Jimmy. Jimmy, you are sinning. Jimmy, du sündigst. By not picking up your amazing wife and your beautiful daughter and come and spend some time with us here in Sao Paulo. Indem du deine wunderbare Frau und deine schöne Tochter nicht abholst und hier in Sao Paulo einige Zeit mit uns verbringst. No, that's wrong. You need to come here. Du weißt, dass das falsch ist. Du musst hierher kommen. Ah, you agree. Ich bin ganz deiner Meinung. Siehst du, wo sich zwei auf der Erde einig sind? Sorry for everybody else who doesn't know who Jimmy is. Tut mir leid für alle anderen, die nicht wissen, wer Jimmy ist. I love him more than he understands. Ich liebe ihn mehr als er ahnt. So look. Also schau. Is it correct to enjoy and appropriate everything that Christ has given? Ist es richtig, alles zu genießen und sich anzueignen, was Christus gegeben hat? Yes. See, ja. Is it correct to appropriate and enjoy that everything Christ has done? Ist es richtig, alles zu genießen und sich anzueignen, was Christus getan hat? But is it correct, ja, if that's the only thing that we have Christ for? Aber ist es richtig, wenn das die einzige Sache ist, für die wir Christus haben? Nein. The Bible says, when Christ, who is our life. Schau, hier sagt die Bibel, wenn Christus, der unser Leben ist. Here, you should know by now, is the word Zoe. Schau, das Wort Leben hier, das solltest du inzwischen wissen, ist das Wort Zoe. Zoe, if you look at in Vine's dictionary of the origin Greek. Das Wort Zoe, wenn du es im Vine-Lexikon, im griechischen Originalgriechischen nachliest, how this word is actually expressed. Es ist eigentlich ziemlich unglaublich, wie dieses Wort ausgedrückt wird. Weißt du, ich mag Strongs, um ins Griechische zu schauen, aber ich denke, Vine geht viel tiefer. Here's what it says. Schau, hier ist, was es sagt. The word Zoe, it is used in the New Testament. Of life as a principle. Das Wort Zoe wird im Neuen Testament für das Leben als ein Prinzip verwendet. Life in the absolute sense. Leben im absoluten so Sinn. Absolute. Life as God has Leben, wie Gott es hat. That which the Father has in himself, das heißt, der Vater hat es in sich selbst. And which he gave to the incarnate Son to have in und das er dem fleischgewordenen Sohn gegeben hat, damit er es in sich selbst hat. Denk also darüber nach. We talk life because in English we have one word, in Portuguese two. Wir sprechen von Leben, weil wir im Englischen ein Wort haben, im Portugiesischen zwei, im Deutschen auch. But in Greek there are several different. Aber im Griechischen gibt es mehrere verschiedene Wörter. So obviously the Bible is using a very specific term when it talks about it. Die Bibel verwendet also offensichtlich einen sehr spezifischen Begriff, wenn sie davon spricht. gibt. Meine Frage ist also, erlebst du das Leben im absoluten Sinne? Erlebst du, das ist so tiefgründig und doch so einfach. Erlebst du das Leben, das Gott in sich selbst hat? Stell dir selbst diese Frage. Was für ein Leben hat Gott in sich selbst? Ich weiß, dass es ewig ist. Wir haben also ewiges Leben. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Wir werden nicht eines Tages in den Himmel kommen und das ewige Leben bekommen. Nein, nein. Wir haben schon jetzt ewiges Leben. Diejenigen, die an mich glauben, werden leben, auch wenn sie sterben. Unser Leben, genau jetzt, ist ewig. Niemand kann uns töten. That's why, you know, I said, deshalb weißt du, dass ich gesagt habe, wenn dir jemand sagt, dass Reinhard gestorben ist, dann sag, das glaube ich nicht. Ich kann niemals sterben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann in ein anderes Zuhause umziehen. Von diesem physischen Zuhause in ein ewiges Zuhause im Himmel ziehen. You know, I said to Debbie just a few weeks. Weißt du, ich sagte zu Debbie erst vor ein paar Wochen. I said, I'm longing for the moment. Ich sagte, ich sehne mich nach dem Moment. When I can be on the side of a Christian who leaves this life. Dass ich an der Seite eines Christen sein kann, der dieses Leben auf Erden lebt, mit einem Siegesschrei im Mund und einem Lächeln im Gesicht. Ich habe schon viele Christen gesehen, die dieses Leben auf Erden verlassen haben. Aber ich habe noch nie einen Christen gesehen, der dieses Leben auf Erden so verlässt, wie er es verlassen sollte. It keeps making me wondering, have we really understood what eternal life is all about? That it's already in us. Ich frage mich immer wieder, ob wir wirklich verstanden haben, worum es im ewigen Leben geht. Es ist bereits in uns. Denk darüber nach. If I have eternal life right now. Wenn ich das ewige Leben jetzt schon habe. And when my life on this earth is over. It means that nothing happens, but it only gets better. Und wenn mein Leben auf dieser Erde vorbei ist, bedeutet das, dass nichts passiert, sondern dass es nur besser wird. What is it inside of us that makes us hold on to this pitiful life on earth that's pitiful compared to eternal life? Was ist es in uns, das uns an diesem erbärmlichen Leben auf der Erde festhalten lässt? Erbärmlich im Vergleich zum ewigen Leben. Listen, I have an amazing life on earth. Hör zu, ich habe ein wunderbares Leben auf Erden. Ich habe es. Ich staune jeden Tag aufs Neue, was Gott durch mich tut. Ich mache mir keine Sorgen über die Zukunft. Diese Woche eröffnen wir eine weitere Tagung, Kindertagesstätte, und wir eröffnen zwei neue Waisenhäuser. Ich wüsste nicht, wie mein Leben am Ende dieser Welt noch besser sein könnte. Ich habe eine wunderschöne Frau. Ich habe drei großartige Söhne. Ich habe geistliche Kinder, die mein Leben jeden Tag bereichern. Ich habe Jimmy, der sich weigert zu kommen. Aber weißt du, ich schaue auf mein Leben hier auf der Erde und es ist wunderbar, es ist überfließend, es ist erfüllt, es ist befriedigend. Und wenn ich mein Leben mit dem ewigen Leben vergleiche, ist es ein erbärmliches Leben. So we have to get this concept out of our hearts. Wir müssen also diese Vorstellung aus unseren Herzen verbannen. Eternal life is something that will start one day. Denn das ewige Leben etwas ist, das eines Tages beginnen wird. We have already this eternal life inside of us. Wir haben dieses ewige Leben bereits in uns. Aber Leute, it's only one aspect of Zoe life. Das ist nur ein Aspekt des Zoe-Lebens. Das Zoe-Leben ist nicht nur ein ewiges Leben. Es ist, wie es im Griechischen sagt, es ist in seiner Absolutheit. If I say you are absolutely beautiful, that means there's no way to get more beautiful. Wenn ich sage, du bist absolut schön, bedeutet das, es gibt keinen Weg, noch schöner zu werden. It's the life in its absoluteness. It's absolute life. Und das Griechische sagt wörtlich, es ist das Leben in seiner Absolutheit. Es ist das absolute Leben. We Christians, we are supposed to experience a life now on earth so good that it can't even be better here. Das bedeutet also, dass wir Christen jetzt auf der Erde ein Leben erleben sollen, das so gut ist, dass es hier auf der Erde nicht besser sein kann. Show me how many Christians actually live like this. Zeige mir, wie viele Christen tatsächlich so leben. Es ist traurig. Passion to change this. Es ist meine Leidenschaft, das zu ändern. You know, my desire is that there is not a single Christian in this world who worries about anything. Mein Wunsch ist es, dass es keinen einzigen Christen auf dieser Welt gibt, der sich um irgendetwas Sorgen macht. The world expresses this kind of a life. Mein Wunsch ist es, dass jeder Christ auf dieser Welt diese Art von Leben führt. Christians stop acting like people who don't even know Jesus. Mein Wunsch ist es, dass Christen aufhören, wie Menschen zu leben, die Jesus nicht einmal kennen. Here is the biggest question. Aber hier ist die größte Frage. How can we actually experience it, not only having as a theological truth? Wie können wir das tatsächlich erleben und es nicht nur als theologische Wahrheit haben? Because the Bible actually says Christ is our Zoe life. Denn die Bibel sagt tatsächlich, Christus ist unser Zoe-Leben. This morning, you know, as I was meditating on it, because I woke up with a phrase that's so familiar to me. Als ich also heute Morgen darüber nachdachte, weil ich mit einem Satz aufwachte, der mir so vertraut war, began to speak to me about two things that are not new, but obviously very important to his heart. Der Herr begann zu mir über zwei Dinge zu sprechen, die nicht neu sind, aber offensichtlich sehr wichtig für sein Herz. And the first thing is that we have to keep talking about Christ cannot be an addition to our life. Die erste Sache ist, dass wir immer wieder darüber reden müssen, dass Christus kein Zusatz in unserem Leben sein kann. Ich glaube wirklich, dass wir das falsche Evangelium gepredigt haben. Wir haben das Evangelium, nimm Jesus in dein Leben auf, gepredigt. Lade Jesus in dein Herz ein. I really believe it's a false gospel. Ich glaube wirklich, dass dies das falsche Evangelium ist. Because through this gospel we've told people you can add Christ to your own life. Denn durch dieses Evangelium haben wir den Menschen gesagt, dass man Jesus in sein eigenes Leben hinzufügen kann. You can add Christ to your heart. Du kannst Christus in dein Herz aufnehmen. And then he will come in and he will be there, where all the other stuff is still. Lade ihn ein und dann kommt er herein. Und er wird da sein, aber all die anderen Dinge auch. No. Nein. You cannot experience Zoe life until you have stopped adding Jesus as your Zoe life. Hör zu, du kannst das Zoe-Leben nicht erfahren, bis du aufgehört hast, Jesus als dein Zoe-Leben hinzuzufügen. Zoe life cannot be added to your natural life. Das Zoe-Leben kann nicht zu deinem natürlichen Leben hinzugefügt werden. Das geht nicht. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Christ das Zoe-Leben erfahren kann, solange er versucht, Jesus zu seinem Leben hinzuzufügen. Schau. Auch der gesamte Kontext sagt uns das. Wenn du darüber nachdenkst, dass die Bibel uns in diesem Zusammenhang sagt, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Unless I die to Reinhard's life, Zoe life cannot be experienced nor expressed. Schau, wenn ich nicht für Reinhards Leben sterbe, kann ich das Leben von Zoe nicht erfahren, nicht ausdrücken. Also kann ich Jesus nicht in mein Leben aufnehmen und ich kann dich nicht einmal in mein Herz einladen. Das macht keinen Sinn. Okay, keep just your life, you know. I know it's pretty messed up. Just keep it. I'm gonna come and join it. Jesus sagt nicht, okay, behalte dein Leben. Ich weiß, dass es ziemlich verkorkst ist. Behalte es einfach und wenn ich komme, komme ich dazu. Und das ist es, was die Menschen überall auf der Erde tun. Driven by frustration. Dann werden sie von Frustration getrieben. The smallest difficult circumstances throws them around. Die kleinsten schwierigen Umstände werfen sie um. They are prisoners of their past. Sie sind Gefangene ihrer Vergangenheit. Offended their life. Ständig beleidigt, weil jemand ihr Leben beleidigt wird. Jesus cannot be offended. Aber Jesus kann nicht beleidigt werden. Christ is your life and not an addition to your life, you cannot be offended either. Wenn Jesus also dein Leben ist und nicht ein Zusatz zu deinem Leben, kannst du auch nicht beleidigt sein. Is your life not an addition to your life, then no circumstance can defeat. Wenn Christus dein Leben ist und nicht ein Zusatz zu deinem Leben, dann können dich keine Umstände besiegen. The Lord really began to speak to me and said, Reinhard, you have to really teach the people that Christ cannot and must not be added. So begann der Herr wirklich zu mir zu sprechen und sagte, Reinhard, du musst die Menschen wirklich lehren, dass Christus nicht hinzugefügt werden kann und darf. Paul doesn't say, when Christ who is added to your life. Siehst du, hier sagt Paulus nicht, wenn Christus, der deinem Leben hinzugefügt ist, erscheint. He said, when Christ who is. Er sagt, wenn Christus dein Leben ist, you have to choose. Du musst also wählen. It's very simple. Es ist ganz einfach. Jesus said it like that. Jesus hat es so gesagt. If you die, you will live. Wenn du stirbst, wirst du leben. If you don't die, you won't. Wenn du nicht stirbst, wirst du nicht leben. How can that be? Wie kann das sein? If I don't die, I will not live. So, wenn ich nicht sterbe, werde ich nicht leben? No. Warte mal. Don't die, I live. Wenn ich nicht sterbe, lebe ich? Nein. If you don't die to your own life, you will never live Zoe life. Wenn du nicht für dein eigenes Leben stirbst, wirst du nie für Zoe Leben leben. Das kannst du nicht. Refuses to be added to your own natural life. He refuses. Jesus weigert sich, dem eigenen natürlichen Leben hinzugefügt zu werden. Er weigert sich. Jesus has to be replaced. Jesus muss ersetzt werden. Jesus tem que ser a substituição. You know, we've been lied to by religion, we've been lied to by psychology. Weißt du, wir wurden von der Religion belogen, wir wurden von der Psychologie belogen. We've been lied to by humanism. Wir wurden von Humanismus belogen. We've been lied to by our own selfish nature. Wir sind von unserer eigenen egoistischen Natur belogen worden. Yes. They all lied to us. Sie alle haben uns belogen. They all tell us, if we completely surrender our own self-life, we're gonna lose. Sie alle sagten uns, wenn wir unser eigenes Leben vollständig aufgeben, werden wir verlieren. So they all told us. Also sagten sie uns alle. Keep your life, but also add Jesus, because you need him as your savior. Behalte dein Leben, aber füge auch Jesus hinzu, weil du ihn als deinen Retter because brauchst. Because that way, one day you will go to heaven and not to hell. Denn so kommst du eines Tages in den Himmel und nicht in die Hölle. 30, 40, 50 years of Christian life constantly struggling. So leben wir nun 30, 40, 50 Jahre christliches Leben, ständig kämpfen. Miserable. Erbärmlich. Thrown around by the smallest little bad news that happens in this world. Werden durch die kleinste schlechte Nachricht, die dieser Welt passiert, herumgeschleudert. Ja, was acontece neste mundo? Because Christ has been added to our miserable life. Weil Christus zu unserem armseligen Leben hinzugefügt wurde. He's not allowing that. Aber er lässt das nicht zu. You can accept him as your savior, but not have him as your Lord. Du kannst ihn als deinen Retter annehmen, aber ihn nicht als deinen Herrn haben. Du kannst. If you believe that he paid the price for all of your sins to be forgiven, your sins will be forgiven. Wenn du glaubst, dass er den Preis für alle deine Sünden bezahlt hat, dass dir vergeben ist, werden dir deine Sünden vergeben. Aber hör mir zu. That's so terribly sad and such a struggle. And at the end, finally make warum solltest du dich für ein Leben entscheiden, das so schrecklich traurig und so ein Kampf ist und es am Ende in den Himmel schafft? If you can choose right now today on the 16th wenn du genau jetzt, am 16. August, wählen kannst, a life that is fulfilled. Ein Leben, das erfüllend ist. A life that's victorious. Ein Leben, das siegreich ist. Where you know that every single enemy that you face today has been defeated by Christ who is your life. Ein Leben, in dem du weißt, dass jeder einzelne Feind, dem du heute gegenüberstehst, von Christus besiegt worden ist. Das ist dein Leben. Is your life. Wenn Christus dein Leben ist, then nothing in your natural life can shake you anymore. Dann kann dich nichts in deinem natürlichen Leben mehr erschüttern. Es kann nicht passieren. So we have to come to the place where we will never add Jesus to fix our problem. Wir müssen also an einen Punkt gelangen, an dem wir Jesus niemals brauchen, um unsere Probleme zu lösen. Is the life. Wo er das Leben ist. The only life that we want is he. Und das einzige Leben, das wir wollen, ist er. So if you've added Jesus in your life, you have to substitute. Wenn du Jesus zu deinem Leben hinzufügst, musst du ihn ersetzen. Das kann nicht passieren. Er muss ser a substituição. Substituted and not added. Ersetzen. Und nicht hinzufügen. Das ist es, was der Herr heute Morgen zu mir sagt. Reinhard, ich will nicht hinzugefügt werden, sondern ich muss ersetzt werden. Gott muss an die Stelle deines eigenen natürlichen Lebens treten. Es gibt ein griechisches Wort, das für mein natürliches Leben steht. Und Johannes 12 spricht ganz klar darüber und benutzt beide griechischen Wörter. Wenn Jesus sagt, wenn der Samen nicht in die Erde fällt, kann er keine Frucht bringen. Same context, Jesus said, if you love your life, you will lose it. If you hate your life, you will find it. Und im gleichen Zusammenhang sagt Jesus, wenn du dein Leben liebst, verlierst du es. Wenn du dein Leben hast, wirst du es finden. And you know, it was confusing for me for many years until I looked up in the Greek. Das war für mich viele Jahre verwirrend, bis ich es im Griechischen nachgeschlagen habe. How can you hate your life? Ich dachte, wie kann man sein Leben hassen? Nobody hates his own life. You know, you take care of your body. Paulus sagte, niemand hasse sein eigenes Leben und kümmere sich um seinen eigenen Körper. Until I looked up in the Greek and everything makes sense for me. Bis ich es im Griechischen nachschlug und alles einen Sinn ergab. Life, the word is for your own natural life. Wenn du dein Leben hast, der Sinn ist dein eigenes natürliches Leben. You know, you've got to come to a place where you are so at the end of your own natural life. You're just tired of it. Du musst an einen Punkt kommen, an dem du so am Ende deines eigenen natürlichen Lebens bist. And then don't cry out to Jesus to save you. Yeah, you don't call Und dann schrei nicht nach Jesus, um dich zu retten. You need salvation from your natural life. You need killing of your natural life. Du brauchst nicht die Rettung von deinem natürlichen Leben. Du brauchst die Tötung deines natürlichen Lebens. Doesn't want to save your natural life and add a little of his life. Denn Jesus will nicht dein natürliches Leben retten und ein wenig von seinem Leben hinzufügen. Bring death to your natural life. Er ist gekommen, um den Tod in dein natürliches Leben zu bringen. Einfach den Tod. You hate your natural life and say, Jesus, I'm tired to live with my limitation. I'm tired to live with my worries. I'm tired to. Und wenn du dein natürliches Leben hast und sagst, Jesus, ich bin es leid, mit Einschränkungen zu leben. Ich bin es leid, mit meinen Sorgen zu leben. Ich bin es leid, mit meinem Stress zu leben. Ich bin es leid, immer in der Natürlichkeit zu handeln, wie meine Vergangenheit. Natural, ist preso no meu passado. I'm tired just to be in this prison of self-pity and misery and. Ich bin es leid, in diesem Gefängnis des Selbstmitleids und des Geizes zu sein. Ich möchte dieses Leben erleben, dieses Leben von Gott. Leben in Absolutheit. Dann wird er zu dir sagen, also gut, du kannst nicht zwei Leben gleichzeitig haben. Du musst dich entscheiden, welches du willst. Your miserable life, let it go. Let it be on the cross with Tausche me. Dein elendes Leben aus. Lass es gehen. Lass es am Kreuz mit mir gehen. It's called surrender. Das nennt man Hingabe. And then you trust me that now my life will be expressed. Und dann vertraue mir, dass mein Leben mit deinem ausgedrückt werden wird. It's called substitution. Das nennt man Ersatz. No more Reinhard. But Christ lives. Nicht mehr Reinhard, sondern Christus lebt. Look how beautiful Paul said it. Schau, wie schön Paulus es sagt. I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. I who live. Nicht mehr ich bin es, der lebt. It's Christ who lives in me. Sondern Christus, der in mir lebt. See, that's Zoe life? Seht ihr, das ist das Leben von Zoe. Is my life, not is added to. Das heißt, Christus ist mein Leben, nicht wird zu meinem Leben hinzugefügt. Und dann sagt er, wie sich das im täglichen Leben auswirkt. The life that I now live in the flesh. Das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, ich lebe es durch Glauben, der Sohn Gottes liebte mich und gab sich für mich hin. Schau also auf dein eigenes Leben und sage, ist es Reinhard, der lebt, oder ist es Christus, der lebt? Stell dir also diese Frage. Schau dir dein eigenes Leben an. Was siehst du? Siehst du Reinhard oder siehst du das Leben Christi? Siehst du das natürliche Leben oder siehst du das übernatürliche, göttliche Leben. Aus Gottes Sicht ist alles schon geschehen. Du musst jetzt Christus zu deinem Leben machen. Nicht zu ihm rennen für das, was du bekommen kannst, sondern ihn zu deinem Leben machen, zu allem. Also schau. Hör auf, Jesus hinzuzufügen, um dein Problem zu lösen. He's got to become everything, your very substance, your very breath, your very life inside of you. Er wird alles werden, deine Substanz, dein Atem, dein ganzes Leben in dir. Ist a vida dentro de você. But listen. Aber hör zu. What said to me something else? Der Herr sagte mir etwas anderes. He said to me, the problem is that my children constantly live by substitution, but it's the wrong substitution. Das Problem ist, dass meine Kinder ständig mit einem Ersatz leben, aber das ist der falsche Ersatz. Ich sagte, warte mal kurz. Welcher Ersatz ist falsch? Und er sagte, sie könnten mich als ihr Leben haben, nicht als denjenigen, der Leben gibt. Jesus sagt in John 14, Vers 6, I am the truth, I am the way, and I am the life. Hat Jesus nicht in Johannes 14,6 gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben? See, Jesus is the fullness of life, the absoluteness of life. Schau, Jesus ist die Fülle des Lebens, die Absolutheit des Lebens. So what's the wrong substitution that many of us many times. Was ist also der falsche Ersatz, den wir von uns schon oft gemacht haben? It's this one. Yes. Es ist dieser. Inside of us there is a little frustration. In uns ist ein wenig Frustration. Inside of us there is a little dissatisfaction. In uns ist ein wenig Unzufriedenheit. So, inside of us there is a little emptiness. In uns ist ein wenig Leere. Instead of making Jesus the source of all of that mess, we substituted with money, pleasure, success. Anstatt Jesus zur Quelle all dieses Chaos zu machen, ersetzen wir es durch Geld, Vergnügen, Erfolg, unsere eigenen persönlichen Siege. Our own personal victory. Unsere eigenen persönlichen Siege. Our success in ministry. Unseren Erfolg im Dienst. We have substituted Jesus for so many. Wir haben Jesus durch so viele Dinge ersetzt. Und am Ende des Tages bringen wir Christus nicht als unser Leben zum Ausdruck. Weil wir denken, wenn wir unsere finanzielle Sicherheit erreicht haben, haben wir Sicherheit. Mein Freund, wenn Jesus nicht deine Sicherheit ist, billions cannot give you security. Wenn Jesus nicht deine Sicherheit ist, können Milliarden dir keine Sicherheit geben. We believe that if we want this deep sense of harmony and peace, we need to have beautiful relationships. Wir glauben, dass wir, wenn wir dieses tiefe Gefühl von Harmonie und Frieden wollen, schöne Beziehungen haben müssen. And then our relationships fall apart and our life. Und dann fallen unsere Beziehungen auseinander und unser Leben fällt auseinander. Because we've substituted Christ with harmonious relationships. Weil wir Christus durch harmonische Beziehungen ersetzt haben. Wir glauben, dass wenn wir Teil der richtigen Kirchengemeinde sind, dann wird alles wunderbar sein. Und dann merken wir, dass in dem Moment, in dem wir die Kirchengemeinde betreten haben, sie nicht mehr perfekt ist, weil wir nicht perfekt sind. And then we get frustrated at the people, at the leaders, at the pastors, instead of realizing it's our fault. Und dann sind wir frustriert über Leute, Gemeindeleiter, die Pastoren, anstatt zu erkennen, es ist unsere Schuld. What you substitute Christ for, it will always backfire. Es spielt keine Rolle, was man an die Stelle von Christus setzt. Es wird immer nach hinten losgehen. Sempre vai ser um tiro pela culatra. It will always bring you to the place where the more you have, the more you will need to get this inner emptiness. Es wird dich immer an einen Punkt bringen, an dem du je mehr du hast, desto mehr brauchst, um diese Leere zu füllen. Mais você tem, mais você precisará para ter esse vazio interior suprido. So don't substitute Christ for anything. Ersetze also Christus durch nichts. Okay, Chris. Not even for the things that he has given you through his perfect. Nicht einmal für die Dinge, die er dir durch sein vollbrachtes Werk gegeben hat. You really need to come to such an incredible place in our life. Weißt du, wir müssen wirklich an einen so unglaublichen Punkt in unserem Leben kommen, dass wir sagen können, genau wie Apostel Paulus sagte. Apostel Paulus sagt, in Philippians 1, 21, Philipper 1, Vers 21 sagt, me to live is Christ. Für mich ist das Leben Christus. See, life for Paul was a person. Du siehst, für Paulus war das Leben eine Person. Es ging nicht darum, was die Person tat und auch nicht darum, was die Person gab. Es ging nicht einmal um all die großartigen Dinge, die er für diese Person erreicht hat. All of these things he did. All diese Dinge hat er getan. But Paul understood, if you read Philippians especially, that Christ is everything, and I need to make sure that he's always everything. Aber Paulus verstand, wenn du verstehst, wenn du vor all dem den Philipperbrief liest, dass Christus alles ist und dass ich dafür sorgen muss, dass er immer alles für mich ist. Tudo para ele. Listen. Hör zu. The cry of the heart of Paul in Philippians 3 is very simple. Der Schrei des Herzens von Paulus in Philipper 3 ist sehr einfach. Oh, that I may know him, which means experience. Dass ich ihn jetzt erkenne, das heißt ihn erfahren. Ich habe experimentar dele. I haven't yet grabbed hold of it, but I forget everything and I press into this. Ich habe ihn noch nicht ergriffen, aber ich vergesse alles, um ihn zu ergreifen. Para trás e prossigo para isso. Every day we have to press into Christ is my life and that's all I want and it's all I need. Jeden Tag müssen wir uns hineindrängen in Christus ist mein Leben und das ist alles, was ich will und alles, was ich brauche. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Yes, healing belongs to us through what Jesus did. Sing. Ja, Heilung gehört zu uns durch das, was Jesus getan hat. Healing is not your life, Christ is. Aber Heilung ist nicht dein Leben, Christus ist. Yes, prosperity and provision belongs to us through what Jesus did. Ja, Wohlstand und Versorgung gehören zu uns durch das, was Jesus getan hat. But guys, that's not your life either, Christ is. Aber Leute, auch das ist nicht euer Leben, sondern Christus. Hey. Everything that Jesus gave to you is not your life. He as the person has to be your life. Alles, was Jesus euch gegeben hat, ist nicht euer Leben. Er als Person muss euer Leben sein. So there has to come this deep cry from inside of our heart. Es muss also dieser tiefe Schrei aus unserem Herzen kommen. This shift that we all have to make. Diese Veränderung, die wir alle vornehmen müssen. Christ and what he gives to us to Christ and what he is for us. Von Christus in dem, was er uns gibt, zu Christus in dem, was er für uns ist. Er para nós. Wow. Yes. Christ has given us so many beautiful things. Forget about this for a moment, please. Ja, Christus hat uns so viele schöne Dinge gegeben. Vergiss das bitte für einen Moment. Just let it behind for a moment. Lass es einen Moment lang hinter dir. For a moment, stop claiming your healing, your prosperity, your success and your victory. So, höre mir nur einen Moment lang auf, deine Heilung, dein Wohlstand, dein Erfolg und deinen Sieg zu fordern. Nur für einen Moment. Christ, I've looked at all the things you've done for me, but I've missed who you really are. Und sag Christus, ich habe all die Dinge gesehen, die du für mich getan hast, aber ich habe übersehen, wer du wirklich bist. You are my life. Du bist mein Leben. You are my breath. Du bist mein Atem. You are the flow in my veins. Du bist der Fluss in meinen Adern. É o que flui nas minhas veias. Unless you become my life, I don't want to continue anymore with this kind of life that I have. Wenn du nicht mein Leben wirst, will ich nicht mehr so weiterleben wie bisher. So I really believe that God is calling his church to repentance for having added Jesus into our lives instead of making him our life. Ich glaube wirklich, dass Gott seine Gemeinde zur Umkehr ruft, weil wir Jesus in unserem Leben aufgenommen haben, anstatt ihn zu unserem Leben zu machen. Jesus a nossa vida, ao invés de tê-lo como a nossa vida. If Jesus would be the life of the church, there would never be disunity, there would be no fighting, and there would be no church ever split. Wenn Jesus das Leben der Gemeinde wäre, gäbe es keine Uneinigkeit, keinen Streit und keine Spaltung der Gemeinde. Think about this. Denke darüber nach. We fight over this doctrine, that doctrine and the other theology. Wir streiten über diese und jene Lehre und die andere Theologie oder Doktrin. I don't agree with this. Ich stimme dem nicht zu. I don't believe that healing is already included in the atonement. Sometimes God wants people to be sick to learn something. Ich glaube nicht, dass Heilung bereits im Atom enthalten ist, dass Gott will, dass ich an bestimmten Dingen krank bin. I don't believe in this structure. Ich glaube nicht an diese Struktur. Ich glaube nicht, dass der Pastor so viel Autorität haben sollte. Who cares if Christ is not your life? None of these things matter. Wen kümmert das? Wenn Christus nicht dein Leben ist, spielt das alles keine Rolle. Denk darüber nach. Every Christian would make Christ his life, there would be unity with every Christian in the whole world. Wenn jeder Christ Christus zu seinem Leben machen würde, gäbe es auf der ganzen Welt eine Einheit in der Christenheit. Continue with our pitiful lives. Also machen wir weiter mit unserem erbärmlichen Leben. Versuchen, Jesus zu dem hinzuzufügen, was er getan hat, um ein wenig davon zu bekommen. Jesus, I've never met a person who has let go of his own life and grabbed the life of Christ who's been not saved. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der sein eigenes Leben losgelassen hat und das Leben Christi ergriffen hat und nicht zufrieden war. Wenn Christus dein Leben ist, du kannst alles auf dieser Erde verlieren. Alles. All deine materiellen Dinge, alle deine Freunde, alles. They can put you into a prison cell isolated and you will be satisfied. Wenn man dich in eine Gefängniszelle steckt, isoliert und du wirst zufrieden sein. You know why? Weißt du warum? Weil Christus, derjenige, der dein Leben ist, dir niemals genommen werden kann. If I made Christ my life, then suddenly they cannot even grip my heart anymore. Wenn ich also Christus zu meinem Leben mache, können die Dinge plötzlich nicht mehr mein Herz ergreifen. Weißt du, gestern hatte ich ein sehr überwältigendes Erlebnis. In den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, ich sollte einfach geben, geben, geben und verrückt sein. Ich tat es. Und gestern, out of nowhere, I got an amount of money that is crazy and unexpected. Und gestern bekam ich aus dem Nichts einen Geldbetrag, der verrückt und völlig unerwartet war. Und ich dachte, in fact, I said to Daniel and to Lou. Tatsächlich sagte ich zu Daniel und zu Lou, I don't think anybody will ever change what I believe about money. Ich glaube nicht, dass irgendetwas jemals ändern wird, was ich über Geld glaube. Stop believing that generosity is the only thing that makes sense. Ich kann nicht aufhören zu glauben, dass Großzügigkeit das Einzige ist, was Sinn macht. And then I was by myself with Jesus. Und dann war ich alleine mit Jesus. And I said, Lord, please help me that nothing material will ever grip my heart. Und ich sagte, Herr, bitte hilf mir, dass durch nichts Materielles jemals mein Herz ergriffen wird. Bitte hilf mir. You know what he said? Und weißt du, was er sagte? So, as long as I am everything, you don't have to worry about it. It can never happen. Solange ich alles bin, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das kann nie passieren. So think about it. Also denk darüber nach. Christ is my life. You can be a billionaire and it's not going to take your heart. Wenn Christus mein Leben ist, kannst du ein Milliardär sein und es wird dein Herz nicht ergreifen. Your life, 500, yeah, so euros can already grip your heart. Aber wenn Christus nicht dein Leben ist, können 500 Euro schon dein Herz ergreifen. Christ is your life. Wenn Christus dein Leben ist, you can have the biggest success in the whole world. It's not going to conquer your heart. Du kannst den größten Erfolg der ganzen Welt haben und er wird dein Herz nicht erobern. Christ is not your life. A little bit of success can already conquer your heart. Aber wenn Christus nicht dein Leben ist, dann kann schon ein bisschen Erfolg dein Herz erobern. I'm gonna be a trumpet that will be blowing all over this world. Ich werde also eine Trompete sein, die in die ganze Welt bläst. To bring people back to the true purpose of life, which is Christ. Um die Menschen zurück zum wahren Sinn des Lebens zu bringen, der ist Christus. Christ, no adding. Nicht hinzufügen, ihn durch unser eigenes Leben zu ersetzen, aber niemals etwas von dieser Welt an die Stelle von Christus zu setzen. Nichts. Wenn wir von Christus als unserem Leben besessen werden können, und ich meine besessen, die coming persecution will keep us walking right into the fire with a smile on our face. Die kommende Verfolgung wird uns mit einem Lächeln im Gesicht ins Feuer gehen lassen. Nós vamos passar por tudo isso com um sorriso no rosto. Everything that the church and we will have to pass through will just keep us smiling. Alles, was die Gemeinde und wir durchmachen müssen, wird uns nur zum Lächeln bringen. Because Christ, our life, can neither be killed. No be destroyed, no be depressed, no be frustrated. Denn Christus, unser Leben, kann weder getötet, noch zerstört, noch deprimiert, noch frustriert werden. When Christ, who is our life, appears. Wenn der Christus, der unser Leben ist, erscheint, we shall also be manifested in glory. Werden auch wir mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. See, Paul is teaching us, Christ has to be alive here on earth, and then there comes a peak. Which is he will appear. Paulus, ele está Siehst du, Paulus lehrt uns, dass Christus unser Leben hier auf der Erde sein muss. Und es kommt ein Höhepunkt, und er wird erscheinen. Siehst du, the return of Jesus will only be a climax for me. It will not be something surprising. Schau, die Wiederkunft Jesu wird nur ein Höhepunkt für mich sein. Es wird nichts Überraschendes für mich sein. Jesus wird entweder als Dieb wiederkommen oder als der geliebte Bräutigam, auf den wir gewartet haben. Für viele Christen wird er als Dieb wiederkommen. Für viele Christen. So, man, I didn't know you would come so quick. Couldn't you wait for another year? I wanted to do this and that and experience the other. Was? Mensch, ich wusste nicht, dass du so schnell kommst. Konntest du nicht noch ein Jahr warten? Ich wollte dieses oder jenes tun und das andere erleben. You will come back. Finally, you are here. I've been waiting for you so anxious. Für mich kommt er zurück und endlich bist du da. Ich habe so sehnsüchtig auf dich gewartet. Ansiosamente. You've been in my life for decades and now I will have you for eternity. Jahrzehntelang warst du mein Leben und jetzt werde ich dich für die Ewigkeit haben. Serei por toda a eternidade. Don't let him be the one that will come back for your life. Lass ihn nicht derjenige sein, der wie ein Dieb zurückkommen wird. Make him your life now. Mach ihn jetzt zu deinem Leben. Jeden Tag deines Lebens. Und du wirst ein erstaunliches Leben haben. Und wir können andere Menschen damit anstecken. Danke, Leute. Christus ist dein Leben. Dein absolutes Leben. Das Zoe-Leben. Die Fülle Gottes. Er ist. Er gibt es nicht. Er ist es.